Abschnitt 19 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 8 Gegenland, das Treiben im Eiser, Teil 2. Am nächsten Morgen, den 20. Juli, erwachte ich infolge einiger heftiger Stöße, welche unsere Eisscholle erhielt. Der Seegang musste bedeutend zugenommen haben. Wir krochen aus unseren Säcken und sahen, dass unsere Eisscholle in geringer Entfernung vom Zelte quer geborsten war. Die Lappen, welche sofort auf den höchsten Punkt der Scholle geklettert waren, um sich umzusehen, riefen, dass sie das Meer erblicken können. Und so verhielt es sich auch wirklich. Glänzend im Schein der Morgensonne breitete sich das Meer in der Ferne aus. Wir hatten es nicht gesehen, seit wir den Jason verließen. In meinen Tagebuchaufzeichnungen von diesem Tage und von den folgenden Tagen heißt es weiter, Zitat, der Seegang wächst, er bricht sich immer gewaltiger an unsere Scholle. Eisstücke und zu Schnee zerriebenes Eis türmen sich am Rande der Scholle auf und bilden einen Wall, der dem ersten Anprall der Wellen Widerstand leistet. Das Schlimmste ist jedoch, dass wir uns dem Meere mit unheilverkündender Schnelligkeit nähern. Wir beladen unsere Schlitten und versuchen, sie über das Eis zu ziehen, entdecken aber gar bald, dass die Schnelligkeit, mit der wir hinausgetrieben werden, uns zu stark ist. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als uns nach einer sicheren Eisscholle umzusehen, auf der wir unser Domizil aufschlagen können, denn diejenige, auf der wir uns jetzt befinden, erscheint uns ein wenig gebrechlich. Im Anfang war es eine runde Eisscholle von ungefähr 30 Meter Durchmesser, aber in der Nacht barst sie einmal und nun berstet sie abermals in anderer Richtung, so dass sie schließlich klein wird. Dicht neben uns befindet sich eine große, dicke Eisscholle, die noch unberührt ist. Auf diese ziehen wir hinüber. Zitat: Inzwischen nähern wir uns der Brandung mehr und mehr. Der Lärm wächst, die Wellen prallen gegen unsere Scholle an und treiben an allen Ecken und Kanten darüber hin. Die Situation fängt an, kritisch zu werden. Zitat: Die armen Lappen sind nicht in der besten Laune. Am Vormittage waren sie gänzlich verschwunden. Ich konnte nicht begreifen, wo sie geblieben waren, da es auf dieser kleinen Eisscholle gerade nicht allzu viele Stellen gab, an denen man sich voreinander verstecken konnte. Da fiel es mir auf, dass einige Paar Sennings sorgfältig über das eine Boot gebreitet waren. Ich hob sie leise in die Höhe und sah die beiden Lappen auf dem Boden des Bootes liegen. Der Jüngere, Balto, las dem Älteren auf Lappländisch aus dem Neuen Testament vor. Ohne dass sie es bemerkten, deckte ich die kleine Kirche, die sie sich so eingerichtet hatten, leise wieder zu. Sie hatten das Leben aufgegeben und bereiteten sich zum Tode vor. Zitat Ende. Wie mir Balto lange nachher einmal gestand, hatten sie einander dort unten im Boote ihre Herzen ausgeschüttet und ihre blutigen Tränen vergossen, sich selbst und andere mit bitteren Vorwürfen überhäufend, dass sie je ihre Heimat verlassen hatten. Man kann sich nicht verwundern, dass sie ängstlich waren. Es war ihnen ja alles so fremd. Zitat: Es ist das herrlichste Wetter mit sengendem Sonnenschein, so dass wir die Schneebrillen herausholen müssen. Wir benutzen die Sonne, um eine Ortsobservation vorzunehmen, und durch Kreuzpeilung, in Klammern des Landes, bestimmen wir, dass wir uns auf dem 65. Grad 8 Minuten nördlicher Breite und dem 38. Grad 20 Minuten westlicher Länge befinden, also 30 Minuten, in Klammern 7,5 Meilen, von der Mündung des Sermelik-Fjordes und 23 bis 25 Minuten, in Klammern ungefähr 6 Meilen, von dem nächstgelegenen Lande. Zitat: Das Mittagessen wird wie gewöhnlich zubereitet. Nur, dass wir in Rücksicht auf die Verhältnisse Erbsensuppe kochen. Die Verschwendung hatten wir uns nämlich bis dahin nicht erlaubt, etwas zu kochen. Während wir hiermit beschäftigt waren, wird die Bewegung indessen stärker und stärker, so dass unser Kochapparat mehrmals fast umgeworfen wird. Zitat: In tiefem Schweigen nehmen die Lappen das Mittagessen ein, die anderen schwatzen und scherzen wie gewöhnlich, und die heftigen Stöße der Wellen geben Veranlassung zu Witzen, die bei den Lappen freilich nicht auf dankbarem Boden fallen. Sie sind scheinbar der Ansicht, dass Zeit und Ort nicht recht passend zum Scherzen seien. Zitat: Von der höchsten Spitze unserer Eisscholle kann man ganz deutlich sehen, wie das Meer über die anderen Eisschollen dort draußen hinspült, während der aufspritzende Schaum gleich weißen Wolken hoch in die blaue Luft geschleudert wird. Dort kann sich wohl schwerlich ein lebendes Wesen auf dem Eise halten. Und es scheint unvermeidlich, dass auch wir da hinausgetrieben werden. Aber unsere Scholle ist dick. Wir hoffen, dass sie eine Weile aushalten wird. Und wir beabsichtigen nicht, sie zu verlassen, ehe wir dazu gezwungen sind. Tritt aber der Fall ein, dass wir uns nicht mehr halten können, so müssen wir als letzten Ausweg versuchen, unsere Böte durch die Brandung zu bringen. Das wird ein feuchtes Vergnügen, aber unser Entschluss, den Kampf auf Tod und Leben zu kämpfen, steht unerschütterlich fest. Zitat: Eins der beiden belasteten Böte bei der heftigen Sturzsee und den rollenden Eisschollen ins Wasser zu setzen, ohne dass es ganz gefüllt oder ganz zerschmettert wird, das ließe sich allenfalls bewerkstelligen, da wir ja die Besatzung der beiden Böte, in Klammern alle 6 Mann, dazu verwenden können. Schwieriger dagegen wird es für die zurückbleibende Besatzung, das zweite Boot ins Wasser zu setzen. Wir überlegen, wie sich das am besten einrichten lässt, kommen aber zu dem Resultat, dass wir das Allernotwendigste in das eine Boot nehmen müssen, damit dies so leicht wie möglich wird, und dass wir dann im Notfall nur an dies denken wollen. Im Übrigen können wir nichts tun als abwarten, wie sich die Verhältnisse gestalten, wenn wir in die Brandung hineingeraten. Zitat: Wir haben jetzt kaum mehr als 300 Meter vor uns. Niemand von uns zweifelt daran, dass wir uns vor Ablauf von wenigen Stunden entweder in südlicher Richtung an dem Eise entlang auf dem Meere schaukeln oder im Begriff sind, auf den Grund des Meeres zu versinken. Zitat: Der arme Ravna verdient jedenfalls das größte Mitleid. Er ist noch nicht an das Meer und an dessen Launen gewöhnt. Er geht schweigend umher, steht von Zeit zu Zeit oben auf den höchsten Spitzen der Eisscholle, stark bekümmert in die Brandung hinaus, während die Gedanken sicher hinüberschweifen zu der Rentierherde und zu dem Zelt mit Frau und Kindern auf der finnmarkischen Hochebene, wo jetzt alles Sonne und Sommer ist. Ach ja, Ravna. Zitat: Leb wohl ist stets ein bitteres Wort. Die Heimat ist der schönste Ort. Zitat Ende. Es ist menschlich, in solchen Stunden die Erinnerung zu dem zurückschweifen zu lassen, was uns als das Schönste im Leben erschienen ist, und auf schönere Erinnerungen als auf die sonnigen Tage oben auf den Bergen kann wohl kaum jemand zurückblicken. Zitat: Aber auch hier scheint die Sonne, und zwar ebenso milde und friedlich wie nur irgendwo, hier auf dem rollenden Meer und der tosenden Brandung, die uns umbraust. Die Abendsonne ist herrlich, ebenso rot wie gestern geht die Sonne unter, den westlichen Himmel in Feuer tauchend und Land, Eis und Meer einen langen, glühenden Abschiedskuss zusendend, ehe sie hinter dem Rande des Inlandseises verschwindet. Kein Lüftchen regt sich. Die Meeresfläche rollt uns gelb und blank wie ein Schild unter dem Abendhimmel entgegen. Unwillkürlich fallen mir die ersten Zeilen des alten, bekannten Liedes ein. Zitat: Schön ist das Meer, wenn still es sich wölbet, blank wie ein Schild ob des Wikingers Grab. Zitat Ende. Zitat: Ja, wahrlich, es ist ein erhebender Anblick. Sieh diese mächtigen langen Wogen, wie sie uns gewaltsam entgegenrollen, als könne nicht sie anhalten, dann schlagen sie krachend gegen das weiße Eis, erheben ihre feuchten, bläulich-grünen Schwingen, treiben Eisstücke und Schaum vor sich her über den weißen Schnee und schleudern sie hoch empor zu der blauen Luft. Der Gedanke an Untergang bei einem solchen Wetter erscheint uns fast unglaublich. Doch einmal muss es ja sein, und eine schönere Abschiedsstunde kann man sich wohl kaum wünschen. Zitat: Hier ist aber keine Zeit zu verlieren. Wir nähern uns der Brandung mit Windeseile. Die See geht so hoch, dass wir unten im Wellental nichts von dem Eis um uns her erblicken. Wir sehen sonst nur den Himmel über uns. Die Eisschollen prallen gegeneinander an, zerschellen und zerstieben rings um uns her. Auch unsere Scholle ist geborsten. Wenn wir binnen kurzem das Meer erreichen, werden wir alle unsere Kräfte nötig haben, denn wir müssen voraussichtlich mehrere Tage und Nächte ununterbrochen rudern, um aus dem Bereiche des Eises zu gelangen. Deswegen werden alle Mann zum Schlafen ins Zelt geschickt, das noch nicht in die Böte gepackt wurde. Sverdrup soll als der erfahrenste und ruhigste die erste Wache übernehmen und uns im entscheidenden Augenblick wecken. Nach Verlauf von 2 Stunden soll Christiansen ihn ablösen. Zitat: Vergebens spähe ich bei meinen Kameraden nach einem einzigen Zug, der Furcht verraten könnte. Sie haben denselben ruhigen Ausdruck wie gewöhnlich und die Unterhaltung wird ebenso lebhaft geführt wie sonst. Nur die Lappen setzen bekümmerte Gesichter auf. Es scheint mir aber doch, als sei eine ruhige Resignation über sie gekommen. Sie sind fest überzeugt, dass sie die Sonne zum letzten Male untergehen sahen. Trotz dem Getöse der Brandung liegen wir bald alle in festem Schlaf. Auch die Lappen sind bald eingeschlafen. Sie sind zu echte Naturkinder, als dass die Angst sie ihres Schlafes berauben könnte. Balto, dem das Zelt wohl nicht sicher genug erscheinen mochte, liegt oben auf dem einen Boot. Er erwacht nicht einmal, als er von den Wellen beinahe fortgespült wird, so dass Sverdrup seine liebe Mühe hat, es zu halten. Nachdem ich eine Zeit lang geschlafen, wie lange es gewesen, vermag ich nicht zu sagen, erwache ich durch ein brausendes Geräusch dicht neben meinen Ohren an der äußeren Zeltwand. Die Eisscholle wogt fühlbar auf und ab, gleich einem Fahrzeug, das sich in starkem Seegang befindet, und die Brandung donnert betäubender denn je gegen uns an. Ich erwarte jeden Augenblick, Sverdrups mahnenden Ruf zu vernehmen oder das Zelt mit Wasser gefüllt zu sehen, aber nichts von alledem geschah. Deutlich hörte ich seinen wohlbekannten, ruhigen Schritt auf der Scholle zwischen dem Zelt und den Böten auf- und niedergehen. Es war mir, als sehe ich seine kräftige Gestalt dort unbekümmert hin und her wandern, die beiden Hände in den Taschen, ein wenig vorübergebeugt, das nachdenkliche, unerschütterlich ruhige Gesicht auf die See gerichtet, von Zeit zu Zeit auf den Kautabak im Munde primend. Dann verwirren sich meine Gedanken, ich schlafe wieder ein. Zitat: Erst gegen Morgen erwachte ich wieder und fuhr verwundert auf. Die Brandung war jetzt nur noch vernehmbar wie das ferne Geräusch des Donners. Als ich aus dem Zelte trat, sah ich, dass wir von dem offenen Meer weit entfernt waren. Wie aber sah unsere Eisscholle aus? Große wie kleine Eisstücke waren an allen Seiten aufgeschwemmt und hatten sich rings am Rande zu einem hohen Wall aufgetürmt. Nur die Erhöhung, auf welcher das Zelt und das eine Boot standen, hatte die See nicht erreicht. Zitat: Sverdrup erzählte, er sei im Laufe der Nacht mehrmals am Eingange des Zeltes gewesen, um uns zu wecken. Einmal habe er die eine Krampe schon in die Höhe gehoben. Er besann sich aber wieder und begab sich zu den Böten, wo er ein wenig wartete und in die Brandung hinaussah. Der Sicherheit halber hatte er aber die Zelttür nicht wieder geschlossen. Wir befanden uns damals gerade an dem äußersten Eisrande. Dicht neben uns schaukelten große Eishügel vorüber, die sich jeden Augenblick auf unsere Eisscholle zu stürzen drohten, was gerade keine angenehme Überraschung für uns gewesen wäre. Die Brandung spült an allen Ecken über unsere Scholle, aber der Wall von Eisstücken, der sich gebildet hatte, hielt sie wenigstens so weit ab, dass das Zelt und das eine Boot verschont blieben. Das zweite Boot, in dem Balto lag, war so von den Wellen umspült, dass Sverdrup es mehrmals festhalten musste. Zitat: Dann aber verschlimmerte sich die Situation. Er näherte sich abermals der Zelttür, öffnete noch eine Krampe, besann sich jedoch. Er wollte die nächste Sturzsee abwarten. Zitat: Mehr Krampen sollte er jedoch nicht öffnen, denn gerade als es am allerschlimmsten aussah und unsere Eisscholle kurz davor war, in die stärkste Brandung hineingeschleudert zu werden, veränderte sie plötzlich ihren Kurs und steuerte mit ganz erstaunlicher Schnelligkeit dem Lande zu. Sverdrup sagte, es habe auf ihn den Eindruck gemacht, als würde sie von einer unsichtbaren Hand gelenkt. Zitat: Jetzt, als ich aus dem Zelt trat, waren wir weit fortgetrieben und lagen in einem sicheren Hafen. Nur das Brausen der Brandung, das man noch deutlich hören konnte, erinnerte an die Ereignisse der verflossenen Nacht. So brauchten wir denn diesmal unsere eigene Seetüchtigkeit und die unserer Böte nicht auf die Probe zu stellen. Zitat: Der 21. Juli war ein stiller Tag nach sturmbewegter Nacht. Alles atmete Ruhe und Frieden. Wir entfernten uns immer weiter vom Meere. Die Sonne schien mild und warm, die Eisscholle lagen ruhig und einförmig rings um uns her, selbst die Lappen schienen sichtlich erleichtert. Zitat: Nur ein Gedanke nagte an meiner Ruhe, nämlich die Aussicht, dass die Expedition diesmal misslingen und dadurch ein ganzes Jahr verloren gehen würde. Nun, wir müssen tun, was in unseren Kräften liegt und uns übrigens mit Geduld wappnen. Zitat: Wir benutzen die Sonne, um die Längen und Breitengrade zu bestimmen. Wir befinden uns auf dem 64. Grad, 39 Minuten nördlicher Breite und dem 39. Grad, 15 Minuten westlicher Länge. Wir können noch die Gipfel des Sermilikfjordes sehen, das Inlandseis von Pygiutlek nördlich bis Inigsalik breitet sich weiß und imponierend vor uns aus. Mit seinem geraden, waagerechten Horizont gleicht es einem einzigen weißen, unermesslichen Meer. Keine Nunataka, in Klammern, das heißt Felsspitzen, die aus dem Inlandseise aufragen, sind zu erblicken. Nur draußen, am Rande, gewahren wir einzelne, dunkle Gipfel und Klippen. In Klammern am bemerkenswertesten ist der Nunatak bei Pikiutlek, die sich von der sonst ununterbrochenen weißen Fläche abheben. Zitat: Die Landschaft hier unten hat einen ganz anderen Charakter wie die nördlichere bei Sermilik, Angmagsalik und Ingolfsfjeld. Dort oben steigt das Land hoch, zerklüftet und wild aus dem Meere auf. Die ruhige Fläche des Inlandseises liegt verborgen hinter einer Reihe herrlicher, himmelanstrebender Bergzinnen, deren erhabene Schönheit unwillkürlich das Auge fesselt und über die das Eis niemals hinwegzuwachsen und ans Meer zu gelangen vermochte. Hier dagegen ist die Landschaft niedrig. Das Inlandseis durfte seine grenzenlose weiße Fläche bis ins Meer erstrecken, und die wenigen Formen, die hier hervortreten, sind niedrig und ruhig. Sie sind vom Eise abgeschliffen. Alles scheint von dem übermächtigen Eis ins Meer hineingedrängt zu sein. Auch diese Landschaft ist wild, aber es ist die öde Wildheit der Einförmigkeit. Zitat: Da ist nichts, was das Auge fesseln kann, und deswegen schweift es willenlos über die lockende Eiswüste und verliert sich in der Ferne, wo der Horizont den Blick begrenzt. Leider liegt das alles weit, weit von uns. Es ist wunderlich, dem Ziele so nahe gewesen zu sein und nun wieder draußen auf offene Meere schaukeln zu müssen. Zitat: Das Eis öffnet sich ein wenig, wir entdecken eine eisfreie Stelle und setzen das eine Boot aus, um zu versuchen, ob wir uns ein wenig durcharbeiten können, aber es ist vergebliche Mühe, das Schlampeis zwischen den Schollen, in Klammern, das sich durch das ununterbrochene Gegeneinanderreiben der Eisschollen während des Seeganges gebildet hat, ist so dick, dass wir mit den schwer belasteten Böten nicht vorzudringen vermögen. Wir müssen unser Vorhaben vorläufig aufgeben. Die Schlitten und Böte über die Eisschollen zu ziehen, ist ebenfalls eine Unmöglichkeit, da der Zwischenraum zwischen den einzelnen Schollen ein zu großer ist. Das Getöse der Brandung erschallt noch immer in der Ferne. Der Seegang hat nicht nachgelassen und hält das Eis nach wie vor zusammen. Zitat Ende. An diesem Tage, dem ersten, an welchem wir Zeit hatten, an etwas anderes als unser Vordringen durch das Eis oder an Schlafen zu denken, fingen wir unser meteorologisches Tagebuch an. Es wurde im Wesentlichen von Dietrichson geführt, der sich dessen stets, selbst unter den schwierigsten Verhältnissen, mit bewunderungswürdigem Eifer annahm. Hauptsächlich wurde die Temperatur, der Luftdruck, die Feuchtigkeit der Luft, die Stärke und die Richtung des Windes sowie die Wolkendecke und die Form der Wolken verzeichnet. Die Observationen wurden so oft und so sorgfältig wie nur möglich gemacht. Natürlich werden bei einer Expedition wie der unsrigen, auf der man in der Regel von anstrengender Arbeit in Anspruch genommen ist, viele Lücken in dem meteorologischen Tagebuch entstehen, besonders des Nachts, wo man von der anstrengenden Arbeit des Tages ausruhen soll. Trotzdem glaube ich aber, dass das Tagebuch, das wir mit nach Hause brachten, dank Leutnant Dietrichsons unverdrossenem Eifer, ziemlich vollständig ist und manche wertvolle Beobachtungen enthält. Ende von Abschnitt 19. Gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, November 2024.